Meiner Ansicht nach ist unsere Alltagsmoral tatsächlich dualistisch, aber nicht so, wie uns Haidt und einige seiner Kollegen glauben machen wollen. Ein Großteil unserer moralischen Urteile und Entscheidungen entspringt sicherlich unseren Emotionen. Doch wir können in automatische Prozesse eingreifen und unsere Natur zum Besseren korrigieren. Allerdings ist das mühsam und kostet Zeit und Aufmerksamkeit. Sicherlich machen wir in moralischen und politischen Fragen zu selten Gebrauch von der Vernunft. Wir folgen lieber unseren emotionalen Intuitionen. Kant drückt das in seiner eigenwilligen Prosa folgendermaßen aus: Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Aber immerhin können wir durch Nachdenken mehr klare Kante zeigen, selbst wenn wir moralisch vielleicht nie ganz scharf urteilen und handeln werden. Zuallererst muss man sich dafür aber ein genaueres Bild der menschlichen Natur machen. Beispielsweise seine eigenen Gefühlsneigungen erkennen, um dann in einem zweiten Schritt zu lernen, mit den falschen umzugehen. Kurz gefasst, unsere Moral stammt großenteils aus unseren Emotionen, die eine moralische Bewertung enthalten. Diese Emotionen motivieren uns zum Handeln. Verletzt jemand die progressiven Prinzipien Fürsorge, Fairness, Freiheit, reagieren wir mit moralischem Zorn, mit Empörung. Verletzt jemand die konservativen Prinzipien Autorität, Loyalität, Reinheit, reagieren wir mit moralischem Ekel, mit Abscheu. In der Ethik, also der Wissenschaft der Moral, sagen die Sentimentalisten, dass ausnahmslos alle Werte und Normen aus Emotionen entspringen. Sie haben aber nur zur Hälfte recht, denn wir können in emotionale Prozesse eingreifen. Das zeigt unter anderem der moralische Fortschritt. Die richtige Theorie der Alltagsmoral ist dual. Die Moral ist von Emotionen geprägt, die wir mit der Vernunft kontrollieren können.